Dicke Verpech im Leben und das hat einen Grund. Naja, ich stotter eben, sonst bin ich ganz gesund. Bin ich allein, dann kann ich reden. Hügiatau, wat mi so mal. Fang dann eine an, tau gehen. Bin ich sauer, die versteidet all. Ein Stotterer red mir jetzt an, wohl wegend, wo später wir. Ich sech, gaut, dat ich dir helfen kann, dat is drei Viertel vier. Doch kiekt er mich so spöckig an, secht mich nicht mal dank. Nee, hey, lang wie glicks paran, fief doch wie krank. Mann Junge, stottern, dat is mess. Mann Junge, sieh froh, dass du kein Stotterer bist. Denn wir, ich bin der NVA, da war mir das Lied. Rajima, was da geschah, aus dem Major mir rufen den. Ich soll ihm eine Nachricht bringen, rechte wird gar nichts ruht. Doch versorgt dich das mit Singen, was da los wir, Marju Silvenhut. Oh Junge, oh Junge, stottern, das ist Mist. Oh Junge, sieh froh, dass du kein Stotterer bist. Tanz nicht so gern und reden brug nicht oft. Der Tauhirn läche völlig fern, dat hat gar nicht hofft. Sei sucht jemand, wo Tauhirn kann, snackt sei doch so gern. Nun sind wie Hüt an frühen Mann, oh, wat wohl ich mir? Mann Junge, stottern, das ist Mist. Mann Junge, sieh froh, dass du kein Stotterer bist. Mann Junge, hüt auf und secht wie Batschi wohl. Reden ist Silber, stottern ist Gold.